Father in heaven, lieber Vater im Himmel, we ask you to bless this message tonight. Segne diese Botschaft heute Abend. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to welcome the people listening on the website. Ich will jene willkommen heißen, die auf der Webseite zuhören. I want to just send greetings to Inhei in Korea. Everybody say hi, Inhei. Und will auch Hallo zu Inhei sagen. Hallo, Inhei. God bless you. Gott segne dich. We're in Numbers chapter 17. Wir sind im vierten Buch Mose 17. And I want you to think of Isaiah 55:8 for a moment. Und ich will, dass ihr nachdenkt über Jesaja 55:8. The Lord said, "My thoughts are higher than your thoughts." Und da steht, meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. My ways are higher than your ways. Und meine Wege höher als deine Wege. As high as the heavens above the earth. Und so viel höher als der Himmel über der Erde ist. So are my ways and my thoughts higher than yours. So sind meine Wege und meine Gedanken höher als deine. Now Numbers chapter 17. Jetzt sind wir im vierten Buch Mose 17. We have 12 rods. Wir haben 12 Stäbe. One from each household of the leaders of Israel. Von jedem der 12 Stämme Israels. One of them is Aaron's rod. Und einer von denen ist Aarons Stab. In verse 4. Und in Vers 4. In the English Bible. In der englischen. The Lord says, "You shall then deposit them in the tent of the meeting in front of the testimony, where I meet with you." Vers 19 der Deutschen: Und du sollst sie in das Zelt der Begegnung vor das Zeugnis niederlegen, wo ich euch auch begegne. Now on the screen, can you bring the screen down, please? Jetzt könnt ihr den. Now let's read verse 8. Vers 8. Now it came about on the next day that Moses went into the tent of the testimony. Und am nächsten Tag ging Mose in das Zelt der Begegnung. And behold, the rod of Aaron for the house of Levi had sprouted and put forth buds. Und es geschah, dass der Stab Aarons gesprost hat. And produced blossoms. Und Knospen hervorgebracht. And it bore ripe almonds. Und hat reife Blüten getrieben. This was a dead stick. Das war ein toter Stab. And it was placed inside the holy place. Und es wurde in an den heiligen Ort gebracht. If you look over here on the screen, you see the tabernacle. Und dort auf dem Ding siehst du den das Tabernakel aufge. You see the tabernacle. Man sieht das Tabernakel. And you see the outer fence. Und man sieht den äußeren Zaun. And you see the door to the tabernacle in the front here. Die Tür des Tabernakels ganz vorne. And you see where they offer the burnt sacrifices. Und man sieht dort, wo sie die Brandopfer dargebracht haben. Then you see kind of a house there. Und dann sieht man so ein Haus dort. And it's covered with badger skins. Und das ist mit Delfinhäuten bedeckt. It looks kind of ugly. Und das schaut irgendwie so grau aus. And if you didn't know Israel and you were walking by, und wenn du Israel nicht kennen würdest und du vorbeigehst, you would say, "Wow, that's one of the ugliest houses I've ever seen." Und würdest du sagen, das ist eines der schrecklichsten Häuser, die ich je gesehen habe. But on the inside, aber drinnen, it was gold. War es Gold. Inside, drinnen, it was the most beautiful thing you could imagine. War es eines der schönsten Gebäude, die du dir vorstellen kannst. No outer light got inside. Kein Licht kam von draußen herein. Can you go to the next slide? Den nächsten Tier zeigen. At night it looked like this. Und in der Nacht sah das so aus. The presence of God would be there. Die Gegenwart Gottes würde sein. To the next slide. Nächstes. Kind of like this also. The so fire vielleicht wie by das. Night. So der Feuer in der Nacht. And the tribes would camp to the north, south, east and west. Und die Stämme Israels würden um dieses Lager herum lagern. And one scholar said that they were in the shape of a cross. Und ein Schriftgelehrter sagt, es war also im Zeichen eines Kreuzes angeordnet. And they actually went through the wilderness in the shape of a cross. Und sie sind durch die Wüste als eine Kreuzformation gegangen. Go further. Now here's the ark. Da sieht man jetzt die Bundeslade. This is in the holy of holies. Das ist im Heiligsten verborgen. If you go to the next slide, you'll see it. Und im nächsten sieht man, schaut das so aus. See, the house has two parts. Das Haus ist zweigeteilt. And as the priest went into the first part, und wenn der Priester in den ersten Teil hineinging, there were seven candles, waren das sieben Kerzen, represented the illumination of the Holy Spirit. Und die haben also die Erleuchtung mit dem Heiligen Geist. There was the showbread, the bread that the priests ate. Das war das Priesterbrot, represented the word. Das Wort Gottes then repräsentiert. There was an altar, dann war da ein Altar of incense. Von einem Räucheraltar. And it represents brokenness before God. Und das repräsentiert eine Gebrochenheit vor Gott. Then there was a curtain. Dann gab es einen Vorhang. On the other side of the curtain was the Ark of the Covenant. Und am anderen Seite des Vorhangs war eine die Bundeslade. And if you go back to the other slide, und dann wenn man wieder das andere Tier nimmt, here. Sieht man hier die it Bundeslade. Has two golden angels, cherubs on top. Da sieht man diese zwei goldenen Engel am oben drauf. And that top piece und dieses der Deckelstück is called the mercy seat. Wird genannt der Barmherzigkeitssitz. And it actually should be called the mercy lid. Sollte eigentlich genannt werden ein Barmherzigkeitsdeckel. Yeah, because in the Hebrew it's the Hebrew word is covering. Weil im Hebräischen ist das eine Konnotation für eine Bedeckung. The Hebrew top or the Hebrew lid. Also dieser Deckel. We understand why they call it the mercy seat in English. Und wir verstehen, warum das im Englischen dann der Barmherzigkeitssitz ist. Because it represents the throne of Christ. Weil es den der Thron Christi repräsentiert. The throne of mercy. Einen Thron der Barmherzigkeit. That Christ is seated on. Auf dem Christus Platz genommen hat. This is where they brought the 12 rods. Und dort haben sie diese 12 Stäbe hingebracht. They wanted to show the other 11 und sie leaders wollten den anderen 11 Führern zeigen, who God had anointed. Wen Gott gesalbt hat. And God wanted to prove the call of Aaron. Und Gott wollte die Berufung Aarons bestätigen. And they laid the rods there at night. Und sie haben diese Stäbe hingelegt. And in the morning Moses went in and got them. Und in der Früh ist Mose hinein und hat sie geholt. And Aaron's rod had budded. Und der Stab Aarons hat Triebe geschlagen and blossomed und Blüten gemacht and actually had ripe almonds on it. Und hatte reife Mandeln drauf. It was like a tree. Es war wie ein Baum. When he brought this thing out, it looked like a bush. Und es hat wie ein Busch ausgeschaut. And it had his name on it. Und es hatte auf dem Stab Aarons Namen drauf. Now, if you go to Exodus chapter 25, wenn du ins zweite Buch Mose 25 blätterst, you see the description of this to Moses. Siehst du die Beschreibung dessen von Moses Gesichtspunkt? But there's a beautiful verse. Let's start with verse 1. Vers 1 beginnend. Verse 22 is one of my favorite verses in the Bible. Und 25:22 ist meiner Lieblingsverse. One of them. We'll start with verse 20. Wir beginnen mit Vers 20. The cherubim shall have their wings spread upward. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten und die Deckplatte mit ihren Flügeln überdecken. You see it on the screen there. Man sieht diese Deckplatte and dort. Facing one another. Und einander zugewandt. The faces of the cherubim are to be turned toward the mercy seat. Die Gesichter der Cherubim sollen einander zugewandt sein. Watch this now. Und jetzt schau hin. There I will meet with you. Dort werde ich dich mit dir treffen. And from above the mercy seat, und von der Lade, from between the two cherubim, zwischen den beiden Cherubim, which are upon the Ark of the Testament, die auf der Lade des Zeugnisses sind, I will speak to you. Werde ich mit dir reden. Turn with me to Luke chapter 18. Und jetzt gehen wir zu Lukas Evangelium 18. And that's where I'll meet you, dort werde ich dich treffen, says the Lord. Sagt der Herr. You want to meet with me? Du willst dich mit mir treffen? You want a rendezvous point? Einen Rendezvous? I'll meet you right between those cherub. Dort dazwischen will ich dich treffen, zwischen den right beiden Cherubim. Auf der Barmherzigkeitslade. When the rods were placed there. Wenn diese Stäbe dort hingebracht wurden. A dead piece of stick. Ein totes Stück Holz. As dead. So tot wie. As the neck of my guitar. Wie zum Beispiel der Bund meiner Gitarre. As dead. So tot. As one of these drumsticks. Wie einer dieser Trommelschläge. I mean, we're talking dead. Tot. And they put this dead piece of wood near the mercy seat. Und als sie dieses tote Stück Holz auf diese Bundeslade gesteckt and this haben. Dead piece of wood und dieses Stück Holz wurde lebendig. This is a picture for us. Das ist ein Bild für uns. Okay, Luke chapter 18. Lukas 18. Verse 9. Vers 9. And he also told this parable to some people who trusted in themselves that they were righteous. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. The greatest danger we face. Und das ist die größte Gefahr, die wir eben ins Gesicht schauen. This is a monster Das ist ein Monster. That will always try to get in the church. Das immer wieder versucht, in die Gemeinde zu kommen. Will always try to get in our lives. Das unsere Leben versucht zu infiltrieren. It's like an invisible monster. Wie ein unsichtbares Monster. Cannot easily be identified. Ein Ungeheuer, das man nicht einfach identifizieren kann. They trusted in themselves that they were righteous. Sie haben in sich selbst vertraut, dass sie gerecht seien. And viewed others with contempt. Und haben andere mit einem Misstrauen begegnet. What does it say there? Verachteten. Yeah. You want to read it again? Mm-hmm. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Yeah. Now, if you're not sure if you're trusting in yourself, wenn du dir nicht sicher bist, dass du auf dich selbst vertraust, ask yourself if you have contempt toward other people. Dann frage dich, ob du andere verachtest. If that's true, wenn das wahr ist, then the other one's true. Dann ist auch das andere wahr. Verse 11. Vers 11. And verse 10. Vers 10. Two men went into the temple to pray. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. One a Pharisee, der eine ein Pharisäer, and the other a tax collector. Und der andere ein Zöllner. Now when Jesus told the story, als Jesus die Geschichte erzählte, he took them totally by surprise, hat er sie völlig überrascht, because they had never heard the story before. Weil sie diese Geschichte noch nie gehört haben. Pharisees in their eyes were the most righteous people in the land. Die Pharisäer in ihren Augen waren die gerechtesten. It would be like saying to the Catholics, the Pope and a tax collector went into the church. Das wäre so, wie man sagen würde, der Papst und ein Steuereintreiber gingen in den Tempel. The pastor, der Pastor and a pimp went into the church und ein to pray. Zuhälter sind in die Gemeinde gegangen, um zu beten. A missionary, ein Missionar and a bank robber und ein Bankräuber went into the church to pray. Gehen in eine Gemeinde, um zu beten. A Sunday school teacher, ein Sonntagsschullehrer and an adulterer und ein Ehebrecher went into the church to pray. Gehen in eine Gemeinde zu beten. The Pharisee stood and was praying this to himself. Und der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. God, Gott, I thank you. Ich danke dir. That I am not like other people. Dass ich nicht bin wie die anderen. Swindlers. Räuber. Unjust. Ungerechte. Adulterers. Ehebrecher. And even like this tax collector. Oder auch wie dieser Zöllner. I fast twice a week. Ich faste zweimal in der Woche. I pay tithes of all that I get. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Ooh, I like that part. But das that's another message. Aber das ist eine andere Botschaft. Verse 13. Vers 13. But the tax collector, aber der Zöllner, standing some distance away, stand weit ab, was even unwilling to lift up his eyes to heaven. Und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel. But was beating his breast, saying, sondern schlug an seine Brust und sprach, God, Gott, be merciful to me, sei mir dem Sünder gnädig. This word merciful, dieses Wort gnädig, is directly connected, ist direkt verbunden, to mercy seat, mit dem Barmherzigkeitssitz. It does not come from the word, the normal word for mercy. Es ist nicht das normale Wort für Barmherzigkeit. It's directly connected to the mercy seat. Es ist direkt verbunden mit dem Barmherzigkeitssitz. This so wie man wir sehen. Was saying, God, dieser Herr hat gesagt, Gott, be appeased. Sei befriedigt. God, Gott, see the blood. Sieh das Blut. God, oder Gott, cover me. Bedecke mich. Under the mercy seat. Unterhalb dieser Bundeslade. Verse 14. Vers 14. I tell you. Ich sage euch. Now watch, this is the Lord's thoughts are higher than ours. Das sind nun des Herrn Gedanken, welche höher sind als unsere. I tell you. Ich sage dir. This man went to his house justified. Dieser ging hinab gerechtfertigt. That means he had no longer a problem with God. Das heißt, er hatte mit Gott kein Problem mehr. Rather than the other. Als jener andere. For everyone who exalts himself will be humbled. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. That's a promise from God. Das ist auf jeden Fall eine Verheißung you von Gott. You exalt yourself. Wenn du dich selbst erhöhst, you will be humbled. Wirst du erniedrigt werden. It doesn't have to be even consciously exalting yourself. Das muss nicht einmal ein bewusstes Erhöhen sein. It can be unconsciously. Das kann auch ein unbewusstes Erhöhen sein. If you exalt yourself, wenn du dich selbst erhöhst, you will be humbled. Wirst du gedemütigt werden. Wow. Oder erniedrigt werden. Goosebumps. He who humbles himself, wer sich aber selbst erniedrigt, ah, will be exalted. Der wird erhöht werden. Wonderful. Das ist wunderschön. Now it's interesting, we know the story. Wir kennen die Geschichte. And we point at Pharisees. Und wir zeigen mit dem Finger auf die Pharisäer. Because we know the story. Weil wir kennen die Geschichte. Ah, Pharisee. Ein Pharisäer. Ich sehe ihn schon. But you know what happens today? Weißt du, was heute passiert? The opposite happens today. Das Gegenteil. And if the Lord was here, he would probably tell the story a little differently. Und wenn der Herr heute hier sein würde, würde er die Geschichte etwas anders erzählen. He probably would say a Pharisee and a tax collector went into the temple to pray. Er würde sagen, ein Pharisäer und ein Steuereintreiber würden in den Tempel gehen zu beten. And the tax collector who was in the back, und der Steuereintreiber, der hinten ist, said, God be merciful to me. Würde sagen, Gott sei mir because I am not like that Pharisee who's a hypocrite standing in the front. Weil ich bin nicht so wie der Pharisäer, der vorne steht und sich selbst preist. I thank you, God, that I'm not a Pharisee, a hypocrite. Sagen, ich bin kein Pharisäer, ein Heuchler. I thank you that I don't give my tithes of everything publicly. Dass ich nicht alle meinen Zehnten gebe öffentlich. I don't even give anything. Ich gebe nämlich gar nicht. Because I'm an honest person. Why should I give if it's not from the heart? Ich bin ehrlich, wenn es nicht zum Herzen kommt, gebe ich gar nichts. I thank you, God, that I'm not a hypocrite like that Pharisee. Ich bin kein Heuchler so wie dieser Pharisäer. And then the Pharisee began to pray. Und dann beginnt der Pharisäer zu beten. And he said, Lord. Sagt Herr. I am a Pharisee. Ich bin ein Pharisäer. I'm a hypocrite. Ich bin ein Heuchler. I really am. Ich bin einer. I don't know why. I mean, I. Ich weiß nicht warum. Es ist. I don't know why. I just gotta give my money publicly. Ich muss irgendwie mein Geld öffentlich präsentieren. I don't know what gets over me. Das weiß nicht, was mich da immer überkommt. I just have a problem with that. Ich habe wirklich ein Problem damit. It just doesn't do anything to me when I give it secretly. Es irgendwie gibt mir das keinen Kick, wenn ich es irgendwie im Geheimen gebe. I mean, even this robe I'm wearing. Selbst die große Robe, die ich trage. I just love it. Ach, das liebe ich. Makes me feel so good. Ich fühle mich wunderbar. Important. So wichtig. I love my position. Meine Position. I love when people say hi. Und ich liebe es, wenn Leute sagen, Mr. Hallo. Pharisee, you're Hallo. Awesome. Hallo Pharisäer. I love it. Ich liebe deine Quasten. God. I wish I was like that guy in the back. Ich würde gerne so sein wie der Mann da hinten. Because I'm such a Pharisee. Weil ich so ein Pharisäer bin. Such a hypocrite. So ein Heuchler. And the Lord would say, und der Herr würde sagen, who left the church that day justified? Wer ist aus der Kirche heute gerechtfertigt hinausgegangen? Der Mann hinten, beating his chest, der seine Brust schlägt, saying, God, I thank you, I'm not a hypocrite like the Pharisee in the front. Und sagt, Gott, ich danke, dass ich nicht ein Heuchler bin, so wie dieser ganz vorne. The people who God meets, die Leute, die Gott trifft, are the people whose lives are transformed. Sind diejenigen, deren Leben verändert wird. We are just a dead stick. Wir sind außerdem sonst nur ein totes Stück Holz. I'm just a dead stick. Wir sind nur ein totes Stück Holz. John 15. In Johannes 15. Without me you can do nothing. Ohne mich kannst du nichts tun. I am the vine, you're the branch. Ich bin der Wein, ihr seid die Zweige. If we're separated from him, there's no life in us. Wenn wir von Gott getrennt sind, gibt es kein Leben in uns. But life comes from the mercy seat. Aber das Leben kommt von Barmherzigkeit. You want to meet me, you meet me there. Wenn du mich treffen willst, dann triff mich dort. Right between the cherubim. Zwischen den beiden Cherubim. That's where we'll meet. Dort werden wir uns treffen. This is the plan of God. Und das ist der Plan Gottes. And it doesn't matter who we are. Und es ist egal, wer wir sind. It just matters if we're there. Es ist nur wichtig, dass wir dort sind. When the Exodus happened. Wenn der zweite Buch Mose passiert ist. The Lord said, put the blood on the doorposts. Als der Exodus passiert ist, hat er gesagt, nehmt das Blut auf den Torpfosten. Exodus 12:13. Im zweiten Buch Mose 12:14. And when I see the blood, und wenn ich das Blut sehe, I will pass over. Werde ich hinwegschreiten. And the high priest would come inside, he would sprinkle the blood. Und der hohe Priester würde kommen und das Blut über den Pfosten streichen. On the mercy seat. Auf diesen Barmherzigkeitssitz. And it would become a mercy seat from a judgment seat. Und es würde ein Barmherzigkeitsstuhl werden aus einem Richterstuhl. It didn't matter who was in the house. Es ist völlig egal, wer in dem Haus anwesend war. It didn't matter if the person said, look. Es wäre egal, wenn die Person sagen würde, schau. You have to come to my house tonight. Du musst heute zu meinem Haus kommen. Moses has announced that the 10th plague is coming. Death is coming. Mose hat gesagt, dass die 10. Plage, der Tod kommt. Who should we invite? Wen sollen wir einladen? Everybody. Na alle. Yeah, but I want to invite them. Aber die will ich doch nicht einladen. You know what he does? Weißt du, was er tut? A thief. Ein Dieb. I don't like. He's a liar. Er ist ein Lügner. Maybe the angel won't pass over. Vielleicht wird nun der Engel nicht hinwegschreiten. It's nothing to do with it. If he has the humility to come, hat damit nichts zu tun, wenn er Demut hat zu kommen. He's safe. Dann ist sicher. The principle of the mercy seat. Das Prinzip dieser Barmherzigkeitslade. And this is the foundation of my life. Und das ist das Fundament meines Lebens. From that point, von diesem Punkt weg, my ways and my thoughts sind meine Wege und meine Gedanken begin to ascend. Steigen von dort ab. From that place, von diesem Ort. The mercy seat. Die Barmherzigkeitslade. His mercy toward those who seine Barmherzigkeit fear him, denen gegenüber, die ihn fürchten. Psalm 103, verse 11, in Psalm 103, Vers 11 is as high as the heavens. Ist so hoch wie die Himmel. That means the universe. Das heißt das Universum. It's infinite. Unendlich. Toward those who fear him. Denen gegenüber, die ihn fürchten. Do you know who those are who fear him? Weißt du, wer denen sind, diejenigen sind, die ihn fürchten? Those who in humility will do what he says. Diejenigen, die in Demut das tun, was er sagt. And they'll meet him right there. Und dort werden sie ihn treffen. It's interesting that the Pharisee here, es ist interessant, dass der Pharisäer, was so confident in what he had done, war so befriedigt in was er getan hatte. This is the thing that neutralizes our life. Und das ist das, was unser Leben neutralisiert. And our thoughts go so far from God's thoughts. Und unsere Gedanken weichen so sehr von Gottes Gedanken ab. And we can think we're so right on with God. Und wir können denken, dass wir so uns deckungsgleich sind mit dem, was Gott denkt. The religious leaders crucified Jesus. Die religiösen Führer haben Jesus gekreuzigt. And literally believed that they were doing God a favor. Und haben buchstäblich geglaubt, Gott einen Dienst zu tun. They were serving God by crucifying Jesus of Nazareth. Und sie haben Gott einen Dienst getan, indem sie Jesus Christus gekreuzigt haben. How many of the Judaizers, wie viele von den Judaisten, who persecuted the Apostle Paul, die den Apostel Paulus verfolgt haben, stoned time and time again, und ihn immer wieder steinigten, were absolutely convinced, waren hundertprozentig sicher, that they were right, dass sie Gott einen Dienst tun. How about the people who wanted to stone the woman caught in adultery? Wie mit jenen, die versucht haben, die Frau im Ehebruch zu steinigen. Moses sagt, that we should stone her. Dass wir sie steinigen müssen. What do you say? Was sagst du? You know what I say? Weißt du, was ich sage? I say, if you have no sin, you throw the first stone. Ich sage, wenn du keine Sünde hast, dann wirf du den ersten Stein. That's what I say. Das sage ich. Everybody left. Und einer nach dem anderen ging weg. Because the only way we can relate to God is weil die einzige Art, wie wir uns mit Gott beziehen können, ist auf dieser Bundeslade. Now watch this. Jetzt schaut zu. There is no one in my life. Es gibt niemand in meinem Leben, that has ever hurt me, der mich verletzt hat, that has not caused me to progress in the plan of God. Der nicht verursacht hat, dass ich auch im Plan Gottes einen Schritt nach vorwärts gehe. Nobody. Niemand. My father, mein Vater nicht, was a prisoner of war, war ein Kriegsgefangener, and he beat us so bad, und er hat uns so geschlagen, and he made our home into hell, und hat unser Haus zu einer Hölle gemacht. And I can go on and on with the stories. Und so könnte ich eine Geschichte nach der anderen erzählen. There's no one, es gibt niemand in, my life, in meinem Leben, who hurts me, der mich verletzt hat who oder verletzt. Does not cause me to progress into God's higher ways. Der nicht dadurch veranlasst, dass ich in den Wegen Gottes wachse. And this is a beautiful confidence that I have at the mercy seat. Und das ist eine wunderbare Zuversicht, die ich habe an dieser Bundeslade. It gives me a capacity. Und es gibt mir eine Fähigkeit, to let that mercy flow through. Dass diese Barmherzigkeit durchkommt. Joseph is sold into Egypt. Der Josef wird zum Beispiel nach Ägypten verkauft. By his brothers. Von seinen eigenen Brüdern. Sold like a dog. Und wie ein Hund verkauft. He was screaming. Und hat geschrien. He was fighting. Und hat gekämpft. Even one of the brothers later on said. Und selbst hat ein Bruder später gesagt. God is judging us. Gott richtet uns. Because we saw the torment torment in his eyes. Weil wir die Qual in seinen Augen sahen. We heard him screaming. Und wir hörten ihn schreien. And we ignored him. Und wir haben ihn ignoriert. He becomes governor under Pharaoh. Und wird nun zum Gouverneur unter dem Pharao. God turns the whole thing around. Und Gott verändert die ganze Sache. Father Jacob dies. Und der Vater Jakob stirbt. And the brothers are paranoid. Und die Brüder sind jetzt nun paranoid. Dad's dead. Der Vater ist tot. Brother Joseph. Der Bruder Joseph. Is gonna get even with us. Der wird uns heimzahlen. Wouldn't you? Würdest du nicht? Oh boy, I would have waited for that day. Oh, auf diesen Tag hätte ich gewartet. Okay, boys. Also geht schon los. Come on in. Kommt herein. Dad's dead. Der Vater ist tot. Let's think back about 20 years ago. Lass uns erinnern vor 20 Jahren. I remember it very clear like it was yesterday. Ich erinnere mich ganz klar, so als ob es gestern wäre. Help me refresh my memory. Hilf mir vielleicht auf die Sprünge. You threw me into a pit. In ein Loch hast du mich geworfen. Like a dog. Wie einen Hund. I was screaming for help. Ich habe nach Hilfe geschrien. And then you sold me to those Amalekites. Und dann hast du mich zu diesen Malachiten verkauft. Who treated me like a stinking rat. Die mich wie eine Ratte behandelt haben. I was starving. Ich habe verhungert. I was cold. Ich war kalt. My clothes, meine Kleider stunk waren voll verstunken. Like rotten eggs. Wie verdorbene Eier. They put me in a prison. Sie haben mich in ein Gefängnis gesteckt. You ever been in a prison? Warst du jemals in einem Gefängnis? No, not niemals, yet. Ha? Du noch nicht. You ever been in a prison? Warst du jemals in einem Gefängnis? Do you know what happened to me in that prison? Weißt du, was passiert ist in diesem Gefängnis? Can I even begin to explain to you, brothers? Kann ich es euch überhaupt beginnen zu erklären? They put me in the dungeon. Sie haben mich in ein Loch gegeben. They put me in chains. In Ketten gelegt. I wasn't there for 14 days, brothers. Nicht für 14 Tage war ich dort. I wasn't there for 14 weeks, brothers. Ich war auch nicht für 14 Wochen dort. I was there for years. Ich war dort Jahre. You were fellowshipping, eating with my dad. Ihr habt Gemeinschaft gehabt mit meinem Vater. And gegessen. I dreamt of them. Und ich habe geträumt and davon. I missed them. Und ich habe sie vermisst. And I wept night after night. Und Nacht für Nacht habe ich geweint. I dreamed. Und ich habe geträumt. Of being home. Zu Hause zu sein. Then I would wake up. Und dann würde ich aufwachen. And I would weep. Und würde weinen. And I'd be in this stinky dungeon. Und ich würde in diesem stinkenden Loch sitzen. Night after night. Nacht für Nacht für Nacht für Nacht. Well, brothers. Nun, Brüder. What do you think about that? Was denkt ihr nun? What do you think I should do with you, brothers? Was denkt ihr, was ich mit euch tun soll? I don't know. Weiß nicht. Mercy? Barmherzigkeit. Right. Richtig. Exactly. Natürlich. You meant it for evil. Denn ihr habt es fürs Böse gemeint. I mean, when I say evil, I mean with a capital E. Und wenn ich sage böse, dann ist es mit einem großen B. You guys meant it for evil. Ihr habt es um das Böses gemeint. I was rotting there. Und ich habe dort bin ich verfault. Like a slave. Wie ein Sklave. Did you even think about me? Habt ihr überhaupt über mich nachgedacht? One time, ein einziges Mal. My father thought I was dead all those years. Mein Vater dachte, ich bin tot all diese Jahre. Did you even think about him? Hast du überhaupt nachgedacht über ihn? What should I do with you, brothers? Was soll ich mit euch tun, Brüder? Tell me, please. Sagt mir, helft mir. Mercy. Barmherzigkeit. Right, richtig. Exactly. Mercy. Richtig, die Barmherzigkeit. You see, you guys meant it for evil with a capital E. Ihr habt das Böse mit einem großen B gemeint. And thoughts have gone through my mind what I should do with you. Und Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen, was ich euch antun soll. I thought of hanging you upside down. Ich habe gedacht, ich werde euch verkehrt aufhängen. For weeks at a time. Für Wochen, zeitweise. I thought of taking your skin and just pulling it off and throwing salt on you. Ich habe drüber nachgedacht, euch die Haut abzuziehen und mit Salz zu berieseln. You gotta have a good imagination. Ich habe gute Vorstellungskraft diesbezüglich. I thought of tying you between two chariots. Ich habe nachgedacht, euch zwischen zwei Streitwagen zu binden. One leg this way and one leg that way. Ein Bein nach links und ein Bein nach rechts. And then saying. Und dann sage. Get out of here. Ja, links und rechts sollen sie auseinanderlaufen. These are the things that go through my mind. Das sind Dinge, die durch meinen Kopf gehen. I was thinking of putting you, having mercy and putting you in the deepest, darkest dungeon. Und ich habe gedacht, ich habe Barmherzigkeit und ich lasse euch in einem Loch. And so that you don't get lonely, I'd put a lot of rats in there for you. Und dass ihr euch nicht einsam werdet, würde ich Ratten hineinbringen. Tell me, brothers, what shall I do with you? Brüder, sagt mir, was soll ich denn tun mit euch? Mercy. Barmherzigkeit. Right. Richtig. You see, because you meant it for evil with a capital E. Denn ihr habt es als Böses gemeint mit einem großen B. And if it stopped right there, und wenn es nur dort stehen geblieben I would wäre, have done everything that entered my mind. Würde ich alles gemacht haben, was mir in den Sinn gekommen wäre. But it didn't stop right there. Aber dort hat es nicht aufgehört. Because it says you meant it for evil. Denn es steht, ihr habt es als Böses gemeint. But aber God Gott meant it hat es for good. Zum Guten gemeint. So, also, in light of the goodness of God, im Lichte der Güte Gottes, I just want to welcome you guys to my kingdom. Will ich euch zu meinem Königreich herzlich willkommen heißen. And I'm going to give you a nice piece of property out there. Und ein schönes Stück Land sollt ihr bekommen. Where you can all prosper. Wo ihr euch alle wohlfühlen sollt. And we can be a family again. Und wir wollen wieder eine liebe Familie sein. Welcome to Egypt. Willkommen in Ägypten. I love you all. Ich liebe euch alle. This is our life. Das ist unser Leben. I can tell you. Ich sage euch, I can put all the people in my life who have hurt me. Ich kann dir aufzählen alle Leute, die mir wehgetan haben. Das ist eine große Liste. On the job, in the school, in der Arbeit, in der Schule. There's never been one. Es gab niemals einen, who has not, der nicht, looking for the right word here, who has not propelled me, der mich nicht vorwärts gedrängt hat, forced me, der mich gezwungen hat, pushed me, gedrängt hat, to God's higher purpose, dem höheren Zweck Gottes gegenüber. Romans 8:28. Römer 8:28, wo steht? For all things, alle Dinge, even the prison, selbst das Gefängnis, work for, sie arbeiten God's good, zu Gottes Guten, works for the good, sie arbeiten zum Guten, to those who love God. Jenen, die Gott lieben. Do you know who the ones who love God are? Weißt du, wer die sind, die Gott lieben? The ones who meet him at the mercy seat. Diejenigen, die ihn dort an der Barmherzigkeitslade treffen. They love his mercy. Und die lieben seine Barmherzigkeit. They love his mercy. Die lieben seine Barmherzigkeit. That's why we love God. We don't love God because we're good. Wir lieben Gott nicht, weil wir so gut sind. We love God because he's good. Wir lieben Gott, weil er gut and the ist. Best thing about God, und das Beste von Gott ist, is he's so merciful. Dass er so barmherzig ist wow. mit uns. And this produces in me, und das produziert in mir, a capacity, eine Fähigkeit, as a dead stick, als ein totes Stück Holz, to suddenly sprout life, plötzlich als lebendig zu erblühen, out of a dead stick, aus einem toten Stück Holz. Wait a minute, I know your situation. Na warte mal, ich kenne doch deine Situation. Why are you so happy? Warum bist du so froh? Mercy. Die Barmherzigkeit Gottes. Wait a minute. Aber warte doch mal. I know what your boss is like. Ich weiß doch, wie dein Chef ist. Yes, but mercy. Aber die Barmherzigkeit. Mercy. I pray for him. Ich bete für ihn. See, 'cause I have nothing against him, 'cause he's driving me to God's higher ways. Ich habe nichts gegen ihn, weil er treibt mich in zu Gottes Barmherzigkeit. The more he hurts me, und wenn er mir wehtut, the more God reveals himself. So wird Gott sich mir offenbaren. The more he means it for evil, und je mehr er es zum Bösen meint, the more God works it for good. Desto mehr wird Gott es zum Guten wenden. So as for me, also für mich, I'm just blossoming and sprouting. Blühe auf und ich sprieße. And having a good time bearing fruit. Freue mich an meinen Früchten. And that's our life. Und das ist mein Leben. The mercy seat. Die Barmherzigkeit Gottes. I will meet you. Ich treffe dich. At the mercy seat. Auf dieser Lade, auf dieser no Bundeslade. Conditions. Ohne Bedingungen. Does it matter what you've done? Völlig egal, was du getan hast. If you have the humility to meet God there, wenn du die Demut hast, dort Gott zu treffen, your life will be transformed. Wird dein Leben verwandelt werden.